Ludwig erwirbt zu den Städtern, die hinter ihm stehen, einen wertvollen Bundesgenossen in den sogenannten Waldstätten. Oder, wie sie nach ihrem 1291 eidlich geschlossenen ewigen Bunde heißen, den Eidgenossen. Das sind damals die Bewohner von Uri, Schwyz und Unterwalden, den drei Hochgebirgs- und Passlandschaften am Anstiege zum St. Gotthard. Schon 1231 ist den Urnen die Reichsunmittelbarkeit zuerkannt worden, während sie früher unter habsburgischen Vögten standen. Friedrich II. Hat auch die Schwyzer reichsunmittelbar gemacht. Aber in der kaiserlosen Zeit erlangten die Habsburger über beide Ländchen wieder ihre Vogtschaftsrechte und befestigten sie auch in Unterwalden. Unter Rudolf sind sie durch Königsgewalt und Landvogtsrecht in diesen Gebieten doppelt geschützt. Nach seinem Tode aber bilden die drei Landschaften den ewigen Bund gegen jeden fremden Richter, worunter die Habsburger gemeint sind. Adolf erteilt ihnen die erbetene Bestätigung der Reichsunmittelbarkeit. Jedoch unter Albrecht stellen die Habsburger ihre Rechte wieder her, um sie unter Heinrich wiederum zu verlieren. Bei der Doppelwahl treten nun die Bergbauern zugleich auf die Seite Ludwigs. Sie bestehen 1315 eine gewaltige Kraftprobe, indem sie zwischen dem Ägerisee und dem Berge Morgarten ein Ritterheer unter der Führung des Habsburger Herzog Leopold im Hohlweg überfallen und nahezu gänzlich vernichten. Diese Niederlage der ritterlichen Scharen, darunter der Aufgebote von Zürich, Luzern und Winterthur, macht gewaltiges Aufsehen. Die Eidgenossen haben sich damals ihre Reichsunmittelbarkeit erstritten. Auf die Seite Ludwigs stellt sich der Böhme Johann, auf die Seite der Habsburger tritt Robert von Anjou, gegen den Leopold eben noch im Heere Heinrichs von Luxemburg tapfer gestritten. So sehr verwirrt der Bürgerkrieg die Begriffe nationaler Moral und ruft das Ausland ins deutsche Kraftfeld. Im Reiche kommt es nun bei Mühldorf 1322 zur Entscheidungsschlacht, in dem Heinrich der Schöne auf die Hilfe des Bruders hoffend sich den Scharen des Bayern entgegenwirft, der sich mit dem Böhmenkönig und dem Burggrafen von Nürnberg vereinigt hat. Nach heldenmütigstem Kampf unterliegt der Habsburger und gerät in die Gewalt des Siegers. Er wird auf die feste Burg Trausnitz gebracht. Sein Bruder Heinrich muss in Bürglitz in der Hand des Böhmenkönigs eine schwere Haft, mitunter in Ketten, ertragen und ist nach der Entlassung eines frühen Todes gestorben. Zum Dank für die Kriegshilfe verpfändet der Bayer 1322 dem Böhmenkönig das Egerland. Es ist von da ab bis zur Befreiungstat Adolf Hitlers vom September 1938 im Verbande Böhmens, seit 1919 der Tschechoslowakei gewesen. Außerdem erhält der Luxemburger Zwickau, Chemnitz und Altenburg verpfändet. So steigt seine Macht. Seine Schwester Maria wird bald danach Frankreichs Königin. Der König und der Böhme aber kommen auseinander, als der Wittelsbacher auf dem Reichstage von Nürnberg sein erst achtjähriges Söhnchen Ludwig mit Brandenburg belehnt, auf das auch Johann Anspruch erhebt. Auch sonst gekränkt, macht der Luxemburger seinen Separatfrieden mit den Habsburgern. Diese kämpfen unversöhnlich auch nach dem Sturz Friedrichs weiter. Leopold verbündet sich sogar mit dem französischen König Karl IV., dem er die deutsche Krone verschaffen will, wenn dieser ihm Basel, Konstanz und den Besitz der Waldstätten sichert. Der fanatische Papst Johann der 22., eine Kreatur des französischen Königs, tritt dem Bunde bei. Persönlich gebrechlich ist er ebenso anspruchsvoll für die Macht des Papsttums, dazu ein scharrender Geizhals, der für apostolische Armut kein Verständnis hat und 25 Millionen Goldgulden hinterlässt, als er über 90 Jahre alt stirbt. Johann maßt sich das Recht an, bei zwiespältiger Königswahl Prüfung und Billigung vorzunehmen. Wir sehen von nun ab den deutschen König im Kampf mit einem Papsttum, das seine innere Kraft längst verloren hat. Ein entschlossener Herrscher könnte nun alle die Demütigungen heimzahlen, die das Kaisertum durch die Päpste erfahren hat, und die Stellung des Reiches von aller päpstlichen Anmaßung befreien, denn der Papst findet mit seinen alten Kampfmitteln des Bannes und des Interdikts keinen rechten Widerhall mehr. Er ist überhaupt in seiner Avignoner Erniedrigung nicht mehr gefährlich. Aber Ludwig hat vollkommen versagt. Unter Innozenz III. War als Gegengewicht zur Verweltlichung der Kirche die Gründung der Bettelorden erfolgt. Indes Dominikaner wie Franziskaner hatten sich seither reich gebettelt, nur die Minoriten hielten äußerlich an dem Gelöbnis der Armut fest, indem sie den Papst zum Besitzer ihres ungeheuren Vermögens erklärten. Gegen diese Heuchelei fordert ein Teil des Ordens, die Fratizellen und die Spiritualen, die Rückkehr zur apostolischen Armut. Die Lehre von der apostolischen Armut aber hat der Papst Johann der 22. als ketzerisch verdammt, worauf die Minoriten ihrerseits den Papst als Ketzer brandmarkten. Dazu kommen noch andere Gegensätze, indem der Papst gegen die allgemeine Kirchenlehre die Meinung vertritt, dass die Seelen der Abgeschiedenen erst am jüngsten Gericht des Anblickes Gottes teilhaftig werden können. Darum erscheint er vielen in der Kirche als nicht rechtgläubig. Zugleich erheben sich auch von anderer Seite her Stimmen gegen das Papsttum, die das Verhältnis zwischen weltlicher und kirchlicher Macht in Ergänzung der Abhandlung des Aristoteles über die Politik in blendender Scholastikerlogik entwickeln. Mit den Schriften der beiden Minoriten Wilhelm von Ockham und Bonagrazia und des berühmten Pariser Professors, Arztes und Weltgeistlichen Marsilius de Raimondinis aus Padua geht das augustinische Weltbild vom Gottesstaat endgültig zu Grabe. Der Staat soll nicht bloß den Frieden sichern, sondern auch für das Wohl der Bevölkerung sorgen. Die Macht in ihm geht vom Volke aus, dem dessen gewählte Vertreter verantwortlich sind. Der Staat ist vollkommen von der geistlichen Gewalt unabhängig, der Priester soll nur Seelsorger sein und alle Priester ohne Unterschied sollen für das Heil der Seele sorgen. Dem Papst stehen keine größeren Rechte zu als den anderen, nur für kurze Zeit kann ihm ein Konzil gewisse Vollmachten verleihen.